Abschnitt 14 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die Patentfrüchte. Eine illustrierte Zeitschrift erzählt von einem amerikanischen Gärtner, dem es gelungen ist, Pflaumen zu züchten, die keine Kerne haben, und Mandeln ohne Schalen. Auf solche Bequemlichkeiten geht unsere ganze Entwicklung hinaus, und wir werden am Ziele sein, wenn der Spargel aus dem Sandfeld gleich fertig in die Konservenbüchsen hineinwächst. Vorläufig jedoch bin ich ganz zufrieden, dass ich diese Herrlichkeit nicht mehr miterleben werde. Ich freue mich der spröden Widerstände der Natur und füge mich darein, dass die Früchte auf unserem Tisch nicht von amerikanischen Pflanzern, sondern von irgendwem anderen ausgedacht wurden. Denn die amerikanischen Pflanzer sehen nur darauf, dass recht viel ins Maul hineinkommt und haben für das Akzessorische keinen Sinn. Wenn es immer nach innen gegangen wäre, hätte der Pfirsich seine hingehauchte Farbe nicht und die Erdbeere nicht den dionysischen Duft, der edler ist als alle Fresserei. Was kommt es uns auf den Duft an, Gentlemen? Dafür züchten wir jetzt eine patentierte Erdbeere, Marke Wolkenkratzer Nummer 6. Die ist so groß wie eine Runkelrübe. Freuen wir uns, dass wir es nicht mehr miterleben werden. Und wenn uns der Genuss eines Obstes durch Stacheln und Schalen und harte Steine erschwert wird, so nehmen wir auch das hin. Und denken an den dornigen Paradiesesgarten, in dem das alles zum ersten Male wuchs und wucherte, und in dem Gott der Herr Lust wandelte des Abends, da der Tag kühl geworden war. Ende von Abschnitt 14.